Heimatlos sind viele auf der Welt. Heimatlos und einsam wie ich. Überall verdiene ich mein Geld, doch es wartet auf mich. Keine Freunde, keine Liebe, keiner denkt an mich das ganze Jahr. Keine Freunde, keine Liebe, wie es ist keiner auf der Welt. Einmal kommt für jeden die Zeit. Und ich weiß, das Schicksal hält auch für mich noch einmal. Wie es früher.